Ja, danke für die nette Einführung. In der SZ stand unter anderem auch, dass es irgendwo zwischen essayistisch-aphoristischem Geniestreich und Kifferhumor sei. Was wir auf jeden Fall, wenn es eine zweite Auflage gibt, wird es, glaube ich, echt hinten drauf gedruckt, weil mir das sehr gut gefällt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch für das Interesse. Und ich hoffe, dass ich das auch erfüllen kann und nicht euch langweile. Ich habe im Vorfeld auch mit, haben wir darüber geredet, was sind das für Leute, was sind das für Texte, die man hier haben kann, weil man auch, ich habe auch ein Kapitel über Fußball, ja, also, oder ein Kapitel über die Uckermark oder so. Und das sind natürlich, wir haben uns jetzt entschieden, mehr ein bisschen politischere Sachen zu machen. Und das erste Kapitel heißt Popper. Was findet sie denn nur an denen? Schwirrt vermutlich einigen BeobachterInnen durch den Kopf, wann immer Angela Merkel wieder einmal die schwarz-gelbe Koalition preist. Zugegeben, nach dem Auszug aus dem Bundestag 2013 ist es etwas stiller um die FDP, aber Angela Merkel hat trotzdem noch Anfang 2015 verkündet, wie gut es doch wäre, wenn die FDP wiederkäme. Und jetzt ist sie ja wieder halbwegs da. Dabei ist es in Berlin ein offenes Geheimnis, dass die FDP sich in der Regierungszeit 2009 bis 2013 als regierungsunfähig entpuppt hat, weswegen die SPD während der Finanzkrise im Parlament immer wieder Unterstützung leisten musste. Sigmar Gabriel hingegen wird eine solide Regierungsarbeit attestiert. Immerhin. Und trotzdem, immer wieder die FDP. Trotz aller Skandale, Unzuverlässigkeit, Unfähigkeit und vor allem Blenderei. Wie, so drängt sich die Frage auf, kann die pragmatische Merkel mit diesen eitlen Schmocks von der FDP zusammenarbeiten wollen? Um die FDP unter Guido Westerwelle und somit auch Angela Merkel besser zu verstehen, bedarf es eines Blickes nach Westdeutschland Anfang der 80er Jahre. Helmut Schmidt war Bundeskanzler, aber seine Partei stand nicht hinter ihm. Die Welle des Roten Terrors flachte gerade wieder ab und die 68er waren eindeutig keine Jugendbewegung mehr. Die Grünen wurden gegründet, der NATO-Doppelbeschluss umgesetzt und die Ära Kohl, Gnade der späten Geburt, geistig-moralische Wende und so weiter und so fort, glitzerte fahl am Horizont. Die Kleidung wurde pastellfarben, die Musik elektronisch, das Fernsehen langsam bunt. Der Punk hatte mit den Heilsversprechen der sozialen Marktwirtschaft westlicher Prägung abgerechnet und sich auch selbst gleich mit abgewirtschaftet. In dieser Zeit formierte sich von westdeutschen Gymnasien ausgehend eine Jugendbewegung, die bewusst angepasst, konservativ und im Kern versnobt war. Die Popper. Eine Jugendbewegung mit beige- und rosafarbenen Lacoste-Hemden, Segelschuhen, Barbour-Jacke, mindestens einem Burberry-Schal und einem Vater, der für alles zahlte. Meist ein Anwaltsvater. Und obwohl die Popper eigentlich nur kurzzeitige kulturelle Erscheinungen waren, sind sie bis heute für ambitionierte Anwaltskinder stilprägend. Die Welt schreibt, Zitat, der Popper war der männliche Gegenentwurf zur Drei-Wetter-Taft-Frau. Erfolgreich, modisch und nichts hätte seine Haare durcheinander bringen können. Im Unterschied zur Drei-Wetter-Taft-Frau war der Popper real und sein Geist lebt fort. Die Popper sind die deutsche und vor allem westdeutsche Variante eines westlichen Phänomens, die satten, behüteten jungen Menschen, die alles hatten und denen nur die Verachtung für die blieb, die es nicht hatten. Einer dieser verwöhnten Anwaltskinder-Popper, die in Christian Krachs Roman Faserland einen ideellen Friedhof bekommen, war Guido Westerwelle. Ein junger, ambitionierter Mann, der in Bonn zu Beginn der 80er Jahre die Jungen Liberalen mitgründete. Eine Gegenorganisation zu den Jungen Demokraten, die Westerwelle und seinen Weggefährten zu alternativ zu links versifft waren. Die jungen Liberalen wurden so zur Heimat der westdeutschen Popper und sollten Ende der 90er Jahre dann in Gestalt von Guido Westerwelle auch die FDP übernehmen. Für eine Karriere als Popperin war Angela Merkel dagegen nicht nur ein wenig zu alt, sondern auch zu uneitel, bescheiden und unscheinbar. Doch auch wenn Merkel das arrogante, großspurige Auftreten der Popper nicht unbedingt entspricht, so sind doch wesentliche ideologische Übereinstimmungen zu erkennen. Die Ablehnung der 68er, der unbedingte Glaube an die Marktwirtschaft und die Verachtung alles Sozialistischen. Merkel, das wird oft vergessen, teilte als junge Frau viele Ressentiments gegen die Jugendrebellion der westlichen Staaten. Dass Merkel sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dieser FDP vorstellen konnte, ergibt vor diesem Hintergrund Sinn, auch wenn alle Erwartungen enttäuscht wurden. Die FDP ist nach dem Ende der Regierungsbeteiligung nahezu zerbrochen. Guido Westerwelle wurde schwer krank und hat sein bisheriges Leben und Wirken einer umfassenden Selbstreflexion unterzogen und ist mittlerweile auch gestorben, also an der Stelle kurz innehalten. Merkel hat ihren Kompass schnell wieder justiert und sich ohne die FDP eingerichtet. Die Koalition mit dem einstigen Erzfeind, den Grünen, wird Stück für Stück vorbereitet, Trial and Error. Mal sehen, was geht, was funktioniert, was nicht. Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von uns ab, von uns allen. Zitierte Merkel in ihrer Neujahrsansprache 2010 Karl Popper und brachte damit eine weitere ideologische Prägung ins Spiel. Politisch war Popper ein Vordenker der Extremismustheorie, die sich insbesondere in seiner Konstruktion und Ablehnung geschlossener Gesellschaften zeigte. In seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« vertritt er ein liberales Gesellschaftsmodell, das ökonomische Fragen sowie Diskriminierung und strukturelle Probleme weitestgehend unberührt lässt. Popper steht darüber hinaus für den negativen Utilitarismus. In kurz, so wenig Leute wie möglich sollen so wenig wie möglich leiden. Eine Vorstellung von Politik, die im Kern Angela Merkels Verständnis von Politik entspricht. So viel Gutes für so viele Menschen wie möglich machen, soweit es das bestehende System eben zulässt. Und so schließt sich dann auch der Kreis zwischen den wohlstandsverwahrlosten Poppern der 80er Jahre, deren politischen Flügel der FDP, und der kritisch-rationalen Philosophie. Merkel, Marx, Popper. Das nächste Kapitel ist eigentlich mein Lieblingskapitel und ist auch mit am umfangreichsten, weil, ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal vom Antenpakt gehört? Ah, sehr gut. das kommt dann jetzt. Das ist nämlich das Kapitel über den Antenpakt. Das ist auch mit das längste Kapitel. Es gibt auch noch andere Kapitel, die sind zum Teil nur zwei Seiten, aber so wie das Popper-Kapitel, das ist so Durchschnitt, würde ich sagen, an den Kapiteln. Aber das ist ein bisschen länger, aber es ist eigentlich mein absolutes Lieblingskapitel. Mal gucken, ob meine Begeisterung auch bei euch Anschluss findet. Antenpakt. Es muss ein aufregender Flug gewesen sein. Über den Anden, dem sagenumwobenen Gebirge auf dem südamerikanischen Kontinent. Im Flugzeug sitzen ein paar junge Männer, die aufstrebende Elite der CDU. Eine Austauschreise mit den zukünftigen konservativen FührerInnen Südamerikas. Roland Koch, Volker Bouvier, Matthias Wissmann nehmen an der Reise teil und fliegen jetzt über die Anden. Sie trinken. Irgendwann, so will es die Legende, ergreift Matthias Wissmann das Wort und schwört die Anwesenden aufeinander ein. Ein Geheimbund. Angelehnt an die Andengemeinschaft nennen sie sich hochtrabend Pacto Andino Segundo, der zweite Andenpakt. Doch was aus einer Bierlaune heraus entstand, wurde im Laufe der Zeit zu einer der wichtigsten Seilschaften innerhalb der CDU. Denn Loyalität ist in der Politik ein wertvolles Gut. Das Wissen, sich auf Menschen verlassen zu können, ihnen grundsätzlich vertrauen zu können, zu wissen, dass sie einen nicht im erstbesten Moment verraten. Das schworen sich die 12 jungen Delegierten auf dem Flug von Caracas nach San Diego im Sommer 1979. Im Laufe der Jahre kamen neue Mitglieder dazu. Der Anpakt wurde zur Institution. Sogar mit einem Konto bei der Deutschen Bank in Braunschweig, einem jährlichen Mitgliedsbeitrag und einem Generalsekretär. So verwegen sich die bräsigen Christdemokraten auch gefühlt haben mögen, verschworen wie die südamerikanischen Drogenbosse, die sie überflogen, so vereinsmeierisch und deutsch setzten sie den Geheimbund in die Tat um. Das Deutsch hat der Lektor mir rausgestrichen, aber ich lese es trotzdem vor. Lange tat der Andenpakt seinen Mitgliedern einen guten Dienst. Sie teilten sich relevante Positionen untereinander auf, unterstützten sich gegenseitig und hielten öffentlich zusammen. Und das, ohne sich als Gruppe identifizierbar zu machen. Eine kaum zu überschätzende Waffe in der innerparteilichen Schlacht um Ämter und Pöstchen. Auch, weil die große Frage, nämlich wer von ihnen Kanzler werden würde, wegen der Übermacht Kohls lange genug vermieden werden konnte. Selbst nach der verlorenen Bundestagswahl 1998 übernahm erstmal der ewige Kronprinz Wolfgang Schäuble. Und die Andenpakt-Mitglieder konzentrierten sich auf die Bundesländer. Erst zur Bundestagswahl 2002 brach der Machtkampf offen aus. Die Chance, Schröder vom Thron zu stoßen, war plötzlich zum Greifen nahe. Am Ende wurde Edmund Stoiber Kanzlerkandidat und nicht, wie es traditionell geboten gewesen wäre, die CDU-Vorsitzende Angela Merkel. Seit 2000 war Merkel Parteivorsitzende und in dieser Position zunächst unerfreulich schwach. Erst mit Mitte 30 zur CDU gestoßen, war sie nicht Teil der mächtigen Männer aus dem Westen. Sie wusste, glauben wir den Berichten, bis zum Moment der Machtprobe um die Kanzlerschaft 2002 nichts von dem mächtigen Bündnis. Dennoch war sie Parteivorsitzende geworden. Als einzige Politikerin aus der ersten Reihe der damaligen CDU, die sich glaubhaft von der Spendenaffäre distanzieren konnte und das auch nachdrücklich tat. Ein Blick zurück. Die CDU hatte in ihrem piefigen Männerklüngel Schattenkonten geführt und diese Gelder unter anderem als Spenden oder als angebliches Erbe deutscher Juden ausgegeben. Juden, die Opfer der Shoah geworden waren. Reichlich geschmacklos, doch irgendwie passte es zu der selbstgerechten, sich unantastbar fühlenden Führungsriege der CDU am Ende der Ära Kohl. Eine Riege, die das Ehrenwort über Gesetz und politische Verantwortung stellte. Helmut Kohl, der eiserne Führer der CDU der 80er und 90er Jahre, hatte seiner jungen Bande vorgelebt, wie man Macht erfolgreich ausübte und die junge Bande um die stets wachsende Mitgliederzahl des Andenpaktes hatte sich die Instrumente gut abgeschaut. Geschlossene Netzwerke und gezieltes Schweigen. Der Andenpakt ist damit auch symptomatisch für die CDU unter Kohl, der seit 1973 als Parteivorsitzender vorstand. Und in dieser CDU hatten Frauen kaum Platz. Bis zum Skandal um die Spendenaffäre stand für die Mitglieder des Andenpaktes zweifelsohne fest, dass sie die Führungsriege der CDU für die nächsten Jahrzehnte stellen würde. Parteivorsitz, Fraktionsvorsitz, Regierungsämter und natürlich die Kanzlerschaft. Nach der Spendenaffäre wurden die Karten jedoch neu gemischt und Angela Merkel zog an den bisher sicher gesetzten Männern vorbei. Schäuble machte sie 1998 zur Generalsekretärin und am 10. April 2000 wurde sie auf dem Parteitag in Essen Parteivorsitzende. Merkel konnte sich nonchalant als die knallharte Aufklärerin inszenieren, die es nach dem Spendenskandal auch brauchte. Das Vertrauen in die CDU war zerbrochen, der Status Volkspartei im Begriff zu verschwinden, Rot-Grün war an der Macht und die CDU lag am Boden. In einer solchen Ausnahmesituation konnte sich die Herren gönnerhaft zeigen und auch einmal einer Frau die Verantwortung überlassen. Angela Merkel war sich schon damals darüber im Klaren. Zitat: Vielleicht muss die Firma IBM erst einmal in eine richtig große Krise kommen, damit hier auch mal eine Frau übernehmen darf, sagte sie im Jahr 2000, nur kurz nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden, zu IBM-Managerinnen, die sich über die gläserne Decke ärgerten. IBM lässt sich hier natürlich unproblematisch durch CDU ersetzen. Am Anfang redeten sich die wie von einem Kondor überflügelten und abgehängten Männer noch ein, dass Merkel nur eine Übergangslösung sei und die Welt schon ganz bald wieder in den richtigen Bahnen verlaufe, in männlichen, altgedienten, volksparteilichen und erfolgreichen CDU-Bahnen. Denn nicht nur war Merkel dem Klüngelbündnis aus der Zeit der Jungen Union fremd, auch als Frau war sie weder willkommen, noch wurde sie so ernst genommen, wie das angemessen gewesen wäre. Die Mitglieder des Andenpaktes konnten in ihre langfristigen Planungen die Wende und was das für Deutschland, die CDU und ihre Karriere bedeuten würde, kaum einplanen. Schon gar nicht, dass eine Frau aus dem Osten ihre Welt so komplett durcheinander bringen würde. Dass Kohl und später Schäuble, wenn auch aus zweifelhaften Gründen, auf Angela Merkel setzten, war letztlich ihr Glück. Als CDU-Vorsitzende hätte es Merkel nun 2002 zugestanden, gegen Gerhard Schröder anzutreten. Der Andenpakt wollte das verhindern. Wäre Merkel einmal Kanzlerin, so fürchteten sie offensichtlich zu Recht, wäre sie nur noch schlecht wieder zu entfernen. Und schließlich musste der 30-Jahres-Plan, der besagte, dass einer von ihnen Kanzler werden würde, erfüllt werden. Stoiber schien der perfekte Kandidat zu sein, um Merkel zu schlagen. Außerdem verschob er den finalen Kampf um die K-Frage innerhalb der andenpaktierenden Klüngelrunde. Stoibers Alter bot gleichzeitig die Chance, dass er nur eine, maximal zwei Amtszeiten machen würde und einer von ihnen danach noch Kanzler werden könnte. Eine Kandidatur Merkels musste also abgewendet werden. Roland Koch rief Angela Merkel am 9. Januar 2002 an. Er soll gebrüllt haben, genau wie Merkel. Am Ende des Telefonats gab Merkel auf und war bereit, Stoiber die Kandidatur zu überlassen. Warum? Vielleicht erkannte sie, dass sie diesen Machtkampf nicht gewinnen konnte. Vielleicht rechnete sie damit, dass Stoiber gegen Schröder verlieren würde, dass auch ihre Chancen nicht allzu gut waren und dass sie 2006 einen neuen, aussichtsreicheren Versuch starten könnte. Vielleicht hatte sie einfach ihr Ego, ihre Eitelkeit im Griff und stand nach der Niederlage wieder auf. Oder sie hat von Kohl gelernt, der vor der Bundestagswahl 1980 als Parteivorsitzender auf die Kanzlerkandidatur verzichtete und Franz Josef Strauß mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht um die Nominierung kämpfen ließ. Der Vater von Ursula von der Leyen verlor damals den internen Kampf gegen Strauß, der dann wiederum gegen Helmut Schmidt verlor. 1982 wurde Kohl schließlich Kanzler und blieb es für 16 bleierne Jahre. 2005, ebenfalls 3 Jahre nach ihrer parteiinternen Niederlage, wurde Merkel Kanzlerin. Spätestens seit dem denkwürdigen Telefonat mit Roland Koch muss ihr die Existenz des Männerbundes klar gewesen sein. Ob sie die gesamte Geschichte zum Andenpakt schon damals kannte, ist nicht bekannt. Angeblich soll ihr Christian Wulff sie irgendwann erzählt haben. Im Sommer 2003, nach der verlorenen Bundestagswahl, berichtete der Spiegel dann über den Andenpakt. Das Geheimnis war nun auch offiziell gelüftet. Wer dem Spiegel die Informationen gesteckt hat, das bleibt bis heute reine Spekulation. War es Merkel? War es einer der Logenbrüder selbst? Einer, der im Verraten des Paktes vielleicht mehr Gewinnoptionen sah, als ihm weiter stillschweigend anzugehören? So oder so, mit dem Sichtbarwerden zerfloss die Macht des Männerklüngels, wie sich schnell zeigen sollte. Merkel hatte früh gelernt, die internen Gruppenbildungen der Union und die Machtverteilung nachzuvollziehen. Doch der Andenpakt war ihr lange unbekannt geblieben. Es gibt Menschen, die behaupten, dass sie bei der Nachricht über die Existenz des Andenpaktes sehr, sehr wütend geworden sei. Ob sie zu diesem Zeitpunkt entschied, gegen die Gruppe zu arbeiten, bleibt jedoch auch Spekulation. Festzuhalten gilt aber, einer nach dem anderen zog sich aus der Spitze der CDU zurück. Friedrich Merz und Roland Koch sind die bekanntesten Beispiele. Günther Oettinger gehört übrigens auch dazu. Möglicherweise hatte sich mit der Niederlage Stoibers 2002 unter den Männern ein wenig Panik breit gemacht. Die ersten Risse innerhalb des mächtigen Männerzirkels. Stoiber war weg. Wer von ihnen würde jetzt Kanzler werden? Oder wenigstens irgendwas anderes? Im Kampf gegen die CDU-Männer mit ihrer althergebrachten Sozialisation und ihren klassisch konservativen Werdegängen zeigte sich der Vorteil von Merkels Anderssein. Sie konnte Machtpolitik auf eine Art und Weise verfolgen, mehr oder minder unter dem Radar, wie keiner der männlichen Kollegen es zu tun vermochte. Daher rührt wahrscheinlich auch die ausufernde Bewunderung einer Alice Schwarzer. Endlich eine Frau an der Spitze, die es den Typen gezeigt hat. Ein wenig Genugtuung stellt sich da vielfach automatisch ein. Auf der anderen Seite reiht Merkel sich geräuschlos in die bestehenden Strukturen ein. Verwaltet sie stoisch, reproduziert sie und relegitimiert sie dadurch. Sie verkörpert den Zeitgeist postdemokratischen Technokratentums ebenso, wie sie ihn verfestigt. Damit stellt sie sich in beste Unionstradition, die stets bemüht war, im Zeichen des unmittelbaren Zeitgeistes zu stehen. Deswegen ist bei den Männern des Andenpaktes auch etwas viel Fundamentaleres zerbrochen, als auf den ersten Blick sichtbar. Mit dem Aufstieg Merkels wurde klar, dass sie nicht mehr Teil des Zeitgeistes sein würden, obwohl ihnen das zu Beginn ihrer Karriere versprochen wurde. Und tatsächlich wirken die Wulffs und Kochs heute nicht auf eine bizarre Art aus der Zeit gefallen? Was am Ende bleibt, ist das Wissen darum, dass der Kampf um die Kanzlerinnenschaft 2002 der Höhepunkt und das vorläufige Ende des Andenpaktes war. Die Männer treffen sich immer noch ab und an und besprechen Dinge. Ob sie es künftig noch einmal schaffen, die Merkel-CDU zu verändern, ist fraglich. Was in den Anden als Schnapsidee begann und zu einer der mächtigsten Seilschaften der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit mutierte, zerbrach letztlich an der Machtgier und Ignoranz der beteiligten Männer. Ganz so wie ein echtes Drogenkartell. Und das jetzige Kapitel heißt Pflaumenkuchen. Und es geht um Pflaumenkuchen. Überraschung. Am 2. Februar 2001 gibt Angela Merkel der Gala ein Interview. Übrigens, der Boulevard war für dieses Buch reines Gold. Zitat: Angela Merkels Sehnsucht nach Pflaumenkuchen, heißt es daraufhin in der BZ. Zu diesem Zeitpunkt ist Angela Merkel wenige Wochen CDU-Vorsitzende und damit die erste Frau an der Spitze der Christlichen Volkspartei. Die Chefaufklärerin der CDU-Spendenaffäre hat es geschafft. Sie hat nun das wohl mächtigste Parteiamt der Republik inne. Dass ihr neuer Job auch Stress bedeutet, wird im Interview mit dem Lifestyle-Magazin deutlich. Zitat: Das Schlimmste an meinem Job ist, dass ich vor lauter Termin keine Zeit mehr finde, meinen geliebten Pflaumenkuchen zu backen. Der Herd als Sehnsuchtsort der mächtigsten Politikerin in der CDU. Dabei mag Angela Merkel Pflaumenkuchen gar nicht so gerne. Sie mag es nur, ihn zu backen. So sagt sie es zumindest in den folgenden Jahren immer wieder. Denn inzwischen ist der Pflaumenkuchen ein wiederkehrendes Element in ihren Interviews geworden. Der Pflaumenkuchen. Eine kleine Anekdote hier, ein Stückchen Menschlichkeit da. Taucht in Texten über sie auf, in Bildunterschriften, ernst und ironisch gemeint. Der Pflaumenkuchen dient als Metapher, um Angela Merkels politisches Handeln zu beschreiben. Zitat: Die NSA-Bombe versuchte sie zu entschärfen, jetzt muss ich selber lachen, als hantierte sie mit einem uckermärkischen Pflaumenkuchen. Heißt es in der Zeit. Oder um über ihre Ehe zu spekulieren. Und muss Gatte Joachim den von beiden geliebten Pflaumenkuchen nun ohne sie essen? Tagesschau. Der Pflaumenkuchen als augenzwinkernder Dauerbrenner, als Auflockerung eines drögen Themas. Denn Angela Merkel ist als ähnlich durchschnittlich dröge und schwer bekömmlich verschrien wie der butterlastige Kuchen, den sie eigentlich gar nicht so gerne mag. Und deswegen geht es bei dem Pflaumenkuchen natürlich nicht nur um Butter, Mehl, Hefe, Zucker und Pflaumen, sondern um eine Art der politischen Kommunikation. Merkel ist die erste Frau, die es zur CDU-Vorsitzenden und schließlich auch Bundeskanzlerin gebracht hat. Sicherlich waren in den Reihen der CDU immer auch mächtige Frauen, wie Rita Süssmuth oder Elisabeth Schwarzhaupt. Jedoch blieben sie immer hinter den mächtigen Männern, organisiert in noch mächtigeren Männerbünden zurück und bekleideten nie wichtige Parteiämter. Elisabeth Schwarzhaupt, die erste Ministerin der BRD, musste sich Zeit ihrer Legislatur mit Herr Minister ansprechen lassen. Denn Konrad Adenauer eröffnete seine Kabinettssitzungen bis zum Ende mit Moin, meine Herren. Anders Angela Merkel. Ihre Ministerinnenkarriere war erst der Anfang. Mittlerweile führt sie unangefochten die einzige Männerpartei, durchbricht bekannte Rollenklischees und gibt sich so gar nicht feminin. Nur manchmal. Manchmal durchbricht sie diese genderneutralisierte Position. Und das tut sie dann mit Pflaumenkuchen, wenn sie demonstriert, dass auch die mächtige Angela Merkel, die skrupellos die CDU-Führungsriege vertilgte, zu Hause auch nur liebende Ehefrau ist. Es ist eine behagliche Vorstellung. Die Kanzlerin steht an einem frühen Sonntagmittag in der Küche, trägt eine frisch gestärkte Schürze und knetet vergnügt Teig, während Professor Dr. Joachim Sauer im Wohnzimmer die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung liest. Sie schneidet die Pflaumen, wiegt das Mehl und den Zucker ab, nimmt Margarine statt Butter, wegen des Cholesterinspiegels, Sie wissen schon, nimmt ein Päckchen Trockenhefe, die hält sich länger und geht schön auf. Sie findet die Hefe bestimmt spannend, wie sie unauffällig wächst, wie sie sich breit und aus dem Teig mehr als die Summe seiner Zutaten macht. Es entsteht etwas Neues. Hefe wird unterschätzt. Die Pflaumenkuchen-Idylle vermittelt so das Bild der fürsorglichen Haus- und Ehefrau, die Merkel mit ihrem Job in dieser Intensität überhaupt nicht sein kann. Das wirkt authentisch, ehrlich, menschlich. In der Realität geht meist ihr Mann Joachim einkaufen und die beiden essen eigentlich eher Sushi. Mit dem Pflaumenkuchen bedient sie so eine Medienlogik der postdemokratischen Nationalstaaten, nach der gesunde Distanz unbedingt notwendig, ein vermeintlicher Blick in das Privatleben jedoch unvermeidlich ist und gibt uns damit die Ahnung einer potenziellen Verletzlichkeit. Das Privatleben wird zum politischen Kapital. Und so eben auch der Pflaumenkuchen, der das letzte bisschen weibliche Unterwürfigkeit symbolisiert, das Angela Merkel einer Gesellschaft zugesteht, die immer noch ein wenig verwundert ist über mächtige Frauen. Und eine ironische Seite hat die Pflaumenkuchengeschichte auch. Kinderlose Frauen, die Karriere machten, mussten sich in der Vergangenheit nicht selten als Dörrpflaume beschimpfen lassen. Eine Beschimpfung, die Frauen ihre Sexualität abspricht, die ihnen unterstellt, sie täten, was sie tun, um ein verkorkstes Sexualleben zu kompensieren. Und auch wenn Merkel ihre Sexualität bisweilen abgesprochen wird, die Dörrpflaume hat noch niemand gegen sie ins Feld geführt. Dafür gibt es ja den Pflaumenkuchen, dessen Pflaumen sogar saftig sind. Ob sie ihn jetzt nun mag oder nicht. Darüber hinaus zeigt der Pflaumenkuchen auch die Obsession der Medien für PolitikerInnen und ihr Essen. In unserer Gesellschaft, in der Politik und Wirtschaft die Bedürfnisse der Masse von oben herab oder nur als Randnotiz behandeln, ist das Sprechen übers Essen ein letzter Rest des klassenlosen Anspruchs moderner Demokratie. Ein Spiel mit Habitus und den feinen Unterschieden, wie es Bourdieu nannte. Essen tun wir schließlich alle. Essen ist ein Mittel der politischen Kommunikation, eine Brücke zur breiten gesellschaftlichen Verhandlung der Verhältnisse. Ein Spiel, welches Angela Merkel so perfekt beherrscht, wie zuletzt nur der alte Mann mit seinem Pfälzer Saumagen. Während SPD-Politiker schon gerne mal mit Champagnerliebe die Arbeiterseele der Partei provozierten, gibt es in der politischen Signalkiste Merkels neben dem Pflaumenkuchen noch die Kartoffelsuppe. Sie bereitet und serviert sie gerne in politischen Runden. Inwiefern der kleine Anzahl Benzodiazepine in Kartoffeln hilfreich ist, bleibt natürlich Spekulation. Die Kartoffel, zugleich ein weit verbreitetes Schimpfwort für Deutsche, steht für den deutschen Boden, für rationierte Kriegskost, für hart arbeitende Deutsche und letztlich für das ehrliche und aufrichtige deutschnationale Fünkchen in Anglas Brust. Sie mag Deutschland so, wie sie Kartoffelsuppe mag. Außerdem funktioniert die Kartoffelsuppe natürlich bestens als Kontrastprogramm zu all den viel zu kleinen Häppchen mit Namen, die Otto Normalverbraucher sowieso nicht kennt. Zu feinster Kost von bonzenhaft auftretenden Berliner PolitikerInnen. Stattdessen kommt in Merkels Topf ordentliche Hausmannskost. Bodenständig, einfach, herzhaft. Der Ausdruck protestantischer Askese schwingt unweigerlich mit. Angela Merkel drückt damit aus, dass sie eine von uns ist, eine von vielen, eine unter allen. Dass PolitikerInnen nur Menschen sind, dass StaatschefInnen auch nichts Besseres sind. Es ist ein bisschen wie die neue Startup-Kultur, in der die Unterschiede auch gerne verschleiert werden. Es wird so getan, als wären alle gleich, als wäre der Chef, der in Jeans und T-Shirt im Großraumbüro sitzt, auch nur einer von vielen, einer von allen. Doch spätestens bei der nächsten Gehaltsverhandlung oder betriebsbedingten Kündigung ist es egal, ob der Chef mit im Großraumbüro sitzt. Am Ende entscheidet er oder sie. Und daran ändert auch Kartoffelsuppe nichts. Dankeschön.